dass die Engländer 10 abgeschossen haben. Ich aber nicht, denn SS kann wie 10 Mann. Feier mit den Schandyps oder aus dem Front auf FEMA. Wir beißen schlecht Rappern ins Gesicht, wir sind nicht mega. In der Hälfte deutsche Bombe und ich spit wie ein MG auf dich. Sirenen heulen Neo, sich den Neonlicht nicht näher. Nicht uns Siege völlig losgelöst und Pedemünde in die Luft. Neue deutsche Schockwelle, grüß die Queen, wenn sie dich ruft. Not amused, scheißegal, man, remember Dresden. Vor vielleicht Blast an ihren Weg, ich bin noch kein Begegnung, der sich immer so fühlt. Ich für diese Tat entschuldigt, denn immer sagt, es gäbe in Deutschland Leute, die der Tat gold. Ich bin Pilote und die Seiten meines Bruders sind die Diesel. Außer Spieß nichts gewesen, ich bekehre auch um Dresden und begehre, was ich irgendwo zu finden glaube. Ich würde nur beim Blinden hauen und dann Sex bei Kindern kaufen. Zeiten ändert sich, der Elfte hat jetzt abgehoben. NSS kommt angeflogen, alles Gute kommt runter. Navigiere ich gierig, jetzt gehen auf Viertel. Wo sie uns diktieren, schwierig, das ist für sie allemal. Denn empirisch sind Beweise, die uns zeigen, Tyranneien weichen. Meistens, wenn das Volk auf beiden Beinen stehen, seine Fürsten feiern. Und navigiere ich gierig, jetzt gehen auf Viertel. Wo sie uns diktieren, schwierig, das ist für sie allemal. Denn empirisch sind Beweise, die uns zeigen, Tyranneien weichen. Meistens, wenn das Volk auf beiden Beinen stehen, seine Fürsten feiern. Der Elfte deutsche Bomber leitet es ein. Ich bin der Elfte deutsche Bomber, ich beherrsche dieses ABC. Ich meine nicht das Alphabet, wie Baphomet lass ich mich gehen. Rappe Kirchenfeier, A Cappella in der Engelsburg. Neuer deutscher Härtefall, Luke auf, wenn er nicht spurt. Histotur, scheißegal, Mann, wer ist Weidner, L und Z und die haben ihn gewaltet und ich mach kein Weiter. Mittlerweile denk ich mir, mit B-Pilot wär ich gemeint. Drum lass uns fliegen, NSS ist jederzeit zum Stich bereit. Die Feldwebler mag ich dich und trotzdem mag ich schöner wohnen. Hängt die Krone, ist verloren, ergo hab ich sie geschworen. Sie gönnen uns auch gerne mal die dicken Saugen. Wir rappen mit Picklauten weiter bis auf Nickelode in Hitler-Powers. Denn diese Zeiten ändert sich, der Elfte hat jetzt abgehoben. NSS kommt angeflogen, alles Gute kommt rum. Navigiere ich gierig, jetzt gehen auf Viertel. Wo sie uns diktieren, schwierig, das ist für sie allemal. Denn empirisch sind Beweise, die uns zeigen, Tyranneien weichen. Meistens, wenn das Volk auf beiden Beinen stehen, seine Fürsten feiern. Und navigiere ich gierig, jetzt gehen auf Viertel. Wo sie uns diktieren, schwierig, das ist für sie allemal. Denn empirisch sind Beweise, die uns zeigen, Tyranneien weichen. Meistens, wenn das Volk auf beiden Beinen stehen, seine Fürsten feiern. Wir sitzen im Elfen, deutschen Bomber, das Kommando kommt von oben. Wegen Gefahr im Verzug, werd ich ins Cockpit befohlen. Schalte den Piloten ab, ob jetzt fliege ich konform. Hab die Ziele längst markiert, lade das Torpedorohr. Liste wird getrackt, 1-3-0 wird ausgeführt. Letzter Funk in die Zentrale, jetzt ist sie schon anvisiert. Geschossen wird jetzt überall auf Foxfeld zum Dauer. Nur ein Punkt gegen meinen Handel, deine Zukunft wird verbaut. Ich bin wie Luther und die Seiten meines Buckes sind das Grundgesetz. Wer sich widersetzt, wird zerfetzt, mir die Jahre jetzt. Hör auf mich auf, bis der letzte Nazi weg ist. Es klingt, als ob ein Kerosintank ein Leck ist. Zum Glück hatten wir Fallschirmer dabei. Müsst du acht, was Rap mutterte, das Feuer über Deutschland ausgelöscht wird mit Schäuber, die Rhetorik deutsche Säufer. Debattieren meine Texte in der Kneipe, das ist Stammtisch Rap. Neue deutsche Thekenlyrik ist was so gigantisch schmeckt im Endeffekt. Sieht NSS schwärzer als der Kongo. Scheiße, Fokus, sind die Bungs, Pfeiffer, Fotobanium. Die scheiße Laterne ist abgebrannt, wir haben uns ein Podest gebaut. Und die wird jetzt Protestposaun, die Melodie dann fest als Schmaus. Fuck off, Lilly Marleen, ich komm auch ohne Dietrich rein. Drum navigiere ich gierig, jetzt gehen auf Viertel. Wo sie uns diktieren, schwierig, das ist für sie allemal. Denn empirisch sind Beweise, die uns zeigen, Tyranneien weichen. Meistens, wenn das Volk auf beiden Beinen stehen, seine Fürsten feiern. Drum navigiere ich gierig, jetzt gehen auf Viertel. Wo sie uns diktieren, schwierig, das ist für sie allemal. Denn empirisch sind Beweise, die uns zeigen, Tyranneien weichen. Meistens, wenn das Volk auf beiden Beinen stehen, seine Fürsten feiern.